Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition. Hallo und herzlich willkommen zum Immer härter Podcast, zur zweiten Ausgabe unseres WM-Spezials, das wir euch während des Turniers immer montags bis freitags ab 6 Uhr morgens kredenzen. Mein Name ist Jörn Lange, mir gegenüber steht der Mann, der für seine Podcast-Rubrik Die Nachspielzeit säckeweise Fanpost in die Redaktion geschickt bekommt und das völlig zu Recht, Michael Färber. Hallo Michael. Hallo zusammen und ein standesgemäßes Strasbourgier von mir in die Runde und ein ganz spezieller Gruß geht an unsere Freunde und Zuhörer nach Italien, deren Fans ja Gott sei Dank jede Menge Reisekosten erspart bleibt, weil die Squadra ja nicht dabei ist. Aber es gibt genug andere Möglichkeiten, zum Beispiel ein tolles Fest in Nave San Rocco in der Provinz Trentino. La Nav Nfesta heißt das Ganze und dort warten lokale Köstlichkeiten auf euch, zum Beispiel frittierte Frösche. Delikat. Aber. Naja, wo wir schon bei den kleineren Fußballnationen sind. Am Donnerstag gab es das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Die Russen haben mit 5:0 gewonnen. Was hast du mitgenommen aus dem Spiel? 5 Tore, fußballerisch wenig Erbauliches, ansonsten jede Menge Spektakel auch auf den Rängen. Ich glaube, der Sieg ist insofern wichtig, dass ein bisschen Fußball-Euphorie auch entfacht wird und man hat ja gesehen, Putin und Co. haben sich sehr gefreut. Ja, ich hatte ja hier im Podcast auf ein 2:2 getippt. Da kann ich es eigentlich nur mit Christoph Daum nach der Haaranalyse halten. Im Nachhinein muss ich sagen, das war ein Fehler. Also 5:0, eine klare Nummer, aber auf der anderen Seite freut es einen natürlich ein bisschen für den Gastgeber. Dem Turnier tut es sicherlich gut. Dazu passt vielleicht auch ein ganz kleiner Denkanstoß. Großkick des Tages. Und zwar gibt es einen Tweet vom User xrelo, der uns einfach mal geschrieben hat, Oliver Kahn war übrigens in das Torwarttraining der Saudis involviert und macht Werbung für einen Wettanbieter. Oh oh. Klingt nach einem kleinen Interessenskonflikt, würde ich sagen. Das ist immer nur die Frage, ob man auf das richtige Resultat getippt hat. Tja. Bevor die Russen so richtig in den Party-Modus geschaltet haben, gab es schon eine kleine FIFA-Party, sag ich mal, oder zumindest den Versuch einer FIFA-Party, die Eröffnungsfeier. Wie hat sie dir gefallen, Michael? Robbie Williams als kleines Mini-Club-Konzert vor 81.000 Zuschauern. Ja, da sind zumindest die weiblichen Zuschauer auf ihre Kosten gekommen. Ansonsten bleibt ja immer die Frage, Fußball und Show, muss das zwingend zusammengehören? Ich habe es erlebt vor einem Jahr war es. Wo Helene Fischer hier im Olympiastadion gnadenlos weggepfiffen wurde in der Halbzeitpause des Pokalfinals. Und der eine mag es, der andere nicht. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es muss aber auch nicht länger sein. Dann blicken wir nach vorn. Am heutigen Freitag haben wir 3 Spiele auf dem Plan. Um 14 Uhr Ägypten-Uruguay, um 17 Uhr Marokko gegen Iran und um 20 Uhr dann das erste Duell zweier Schwergewichte, sage ich mal, Portugal gegen Spanien. Absoluter Kracher. Ich glaube, darauf freuen wir uns alle, dass endlich großer, guter Fußball geboten wird. Und mal schauen, wie weit Cristiano Ronaldo seinen Champions-League-Sieg verarbeitet, weggefeiert hat, verdaut hat, wie auch immer. Weil nur ein halber Cristiano Ronaldo, das tut dem Europameister, glaube ich, nicht gut, oder? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Mit Ägypten und Marokko haben wir die 2 ersten afrikanischen Teams im Turnier. Die fliegen hier in Europa immer so ein bisschen unterm Radar. Wir wissen nicht so richtig, was die drauf haben. Ich habe mich deshalb vor ein paar Wochen nochmal mit Herthas Salomon Kalou zusammengesetzt. Der hat mit der Elfenbeinküste selbst an 2 WM-Endrunden teilgenommen, ist natürlich ein großer Afrika-Experte und der hat mir ein bisschen erklärt, wie stark diese Teams tatsächlich sind. Im Fall von Marokko kann er das wirklich sehr, sehr gut einschätzen. Marokko wird trainiert von einem Franzosen, Hervé Renard. Der war auch Trainer der Elfenbeinküste und Kalou hat unter ihm 2015 den Afrika-Cup gewonnen. Er sagt, der Trainer ist ein absoluter Experte in der Analyse. Er ist hervorragend darin, die Schwächen der Gegner zu sezieren und die dann eiskalt auch auszunutzen. Und er hat noch verwiesen auf den Mittelfeldstar der Marokkaner, Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam, 25 Jahre alt. Er sagt, dem traut er eigentlich zu, sowas wie der Shootingstar des Turniers zu werden. Wir werden es gespannt verfolgen, aber Marokko hin und Elfenbeinküste her, ich glaube, wohin wir alle fiebern, ist der Sonntag, oder? Endlich der erste Auftritt der deutschen Mannschaft. So sieht's aus. Und natürlich interessiert uns, wie es rund ums DFB-Team gestellt ist. Ich habe deswegen mit unserem Nationalmannschaftsreporter Jörn Mein telefoniert und dieses kurze Gespräch haben wir für euch aufgezeichnet. Jörn, wie bekommt ihr der Wodka in Russland? Ja, super Einstiegsfrage, Jan. Kann ich noch nicht sagen. Ich habe noch keinen gehabt. Wir hatten aber gestern chinesisches Bier und ich bin mit Kopfschmerzen aufgewacht, obwohl ich nur anderthalb getrunken habe. Und beantwortet das das? Ja, das klingt schon ganz gut. Dann interessiert mich natürlich noch, wie dir der, ich sag mal, marzahnartige Plattenbauscham in Russland gefällt. Nun weißt du ja, dass ich im Osten aufgewachsen bin, also ist mir sowas nicht völlig fremd. Es ist natürlich ein bisschen was anderes als Brasilien, ein bisschen auf seine Art exotisch, aber natürlich anders. Ich habe jetzt irgendwie auf unserem, ich glaube, 22-stöckigen Hotel einen wahnsinnig tollen Blick auf diese Häuserschluchten von Moskau. Also ich finde, da liegt auch eine gewisse Schönheit drin, aber das mag auch an meiner Herkunft liegen. Alles klar. Dann lass uns zu den wichtigen, zu den sportlichen Themen kommen. Wie empfindest du die Spannung rund um die deutsche Nationalmannschaft? Spürt man noch ein bisschen Anspannung durch diese Gündogan-Özil-Diskussion oder ist das eigentlich mehr oder weniger weggefegt? Nein, die ist auf jeden Fall nicht weg, diese Diskussion. Die ist und die ist immer noch da. Die überlagert auch vieles noch. Gestern sicher, also beziehungsweise am Mittwoch sicher stärker als am Donnerstag. Da war das nur noch mal einmal ganz kurz Thema, als Toni Kroos danach gefragt wurde. Aber das ist eine Sache, die diese Mannschaft mit in das Turnier trägt. Inwiefern das auf den Sport einwirken wird, das muss man einfach sehen. Am Ende kann es sein, dass sich das so ein kleines bisschen verflüchtigt für die Zeit des Turniers. Welche Tendenzen hast du denn beobachten können? Wie könnte die Startelf aussehen im ersten Spiel? Ist da irgendeine Überraschung zu erwarten? Nein, also ich würde mich festlegen, die Startelf heißt Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Hector, Khedira, Kroos, Müller, Özil, Reus, Werner. Das, glaube ich, könnte die Startelf sein und Stand jetzt ist es, glaube ich, einfach nur die Diskussion, wird Özil richtig fit? Ich glaube, ja, der hat jetzt die vergangenen beiden Tage, hat er ganz normal trainiert, also wird er spielen. Und Reus war der Gewinner der Vorbereitung, sodass der spielen wird vor Akler. Alles klar, Jörn. Vielen Dank für die brandheißen Infos aus Russland. Bis die Tage. Bis die Tage, mein Jörn. Ciao. Ja, das klingt doch ganz erbaulich. Ich glaube, da können wir uns auf einen vernünftigen Auftritt freuen. Wobei, wenn man es denn mal etwas genauer betrachtet, Hector statt Marvin Plattenhardt in der Startelf. Jörn. Für mich ist das eigentlich ein Skandal. Also das kann nicht im Interesse eines immer härter Podcasts sein. Und da würde ich doch den Bundestrainer bitten, nochmal bitte an sein Herz für die Hauptstadt zu appellieren. Da muss doch was möglich sein. Zwingend der Aufruf von dieser Stelle, aber Spaß beiseite. Ich glaube, man kann bei der einen oder anderen weiteren Position auch trefflich darüber diskutieren. Soll nur der in der Startelf stehen oder der? Das ist immer das beliebte Spiel an jedem Kneipentisch oder zu Hause auf der Wohnzimmercouch. Und es gibt ja viele, die beispielsweise Julian Brandt eher in der Startelf sehen würden als Mesut Özil. Und es gibt sicherlich den einen oder anderen Grund dafür und wer wissen will, warum der Bundestrainer tatsächlich mal drüber nachdenken sollte, in der heutigen Ausgabe haben wir einen hochinteressanten Text über das Institut für Spielanalyse in Potsdam bei uns im Blatt und also nichts wie los zum Zeitungshändler eures Vertrauens, Morgenpost kaufen. Ein Institut für Spielanalyse. Die können das und da sitzen absolute Fachleute am Werk, die jeden Spieler auf links drehen und da kommt eine Startelf raus, wo man sich wirklich überlegt. Ja, ich war beim Lesen des Artikels auch relativ überzeugt. Ich bin zwar ein großer Mesut Özil-Fan, aber die Argumente, die sie für Brandt hatten, klangen tatsächlich nicht schlecht. Aber lest euch das selbst durch. Machen wir weiter mit einem kleinen Ausblick. Am Sonnabend und am Sonntag werden wir euch leider keinen immer härter Podcast liefern können. Dann müssen wir Fußball gucken. Das ist das Wochenende der Favoriten. Hm? Hallo? Nein, es übersteigt schlicht ein bisschen unsere Produktionskapazität, aber wir möchten euch natürlich einen kleinen Ausblick geben auf das, was da kommt. Wir haben ein paar Gigantenduelle, wäre zu viel gesagt, nein, aber ein paar Giganten steigen ein. Wir haben am Sonnabend die Paarung Frankreich gegen Australien mit Herthas Matthew Lecky. Matthew Lecky, tut mir leid, einer der ersten in meinem Panini-Album, aber ich glaube nicht, dass es zu einem Punkt reichen wird. Die Franzosen halte ich schon für sehr stark. Und dann haben wir the one and only Lionel Messi mit seinen Argentiniern und der bekommt es mit den Isländern zu tun. Und die können ja ganz widerspenstig sein, wie sie bewiesen haben. In der Tat. Ein Hu für Messi. Und, ein Hu für Messi. Ich glaube, der Goldpokal wäre ihm allerdings lieber. Ist ja irgendwie eine unendliche Mission, auf der er sich da begeben hat. Und bei den Argentinern muss man schauen, wie abhängig sie wirklich von Messi sind. Dazu vielleicht eine kleine Statistik, wenn man mal schaut. Der letzte argentinische Torschütze, der nicht Lionel Messi hieß, in einem Pflichtspiel der Argentinier, das war Angel Di Maria im November 2016 gegen Kolumbien, 3:0. Ei. Das ist schon ein Weilchen her. Also insofern sieht man schon, ohne Messi ist Argentinien eigentlich nur eine Ansammlung von Trikotträgern. Oha. Das sag aber dem Angel Di Maria bitte nochmal persönlich. Das werde ich gerne tun, aber mein Spanisch ist ungefähr so stark wie mein Finnisch, nämlich 0. Am Sonntag haben wir dann unter anderem die Paarung Brasilien gegen die Schweiz. Paul Dardais, absoluter Top-Favorit. Kann ich verstehen. Ich bin der Meinung, dass die Brasilianer diesen Schock von vor 4 Jahren, 1:7 im Halbfinale gegen Deutschland, dass sie das weggesteckt haben und daraus stärker denn je erwachsen herauswachsen werden. Sie werden jetzt sicherlich nicht alles im Grund und Boden spielen, aber die Brasilianer sind da. Ich glaube, darauf können wir uns verlassen. Und dann natürlich, last but not least, die DFB-Elf gegen Mexiko. Ich glaube, spätestens Sonntagabend sind wir dann alle endgültig im Turnier angekommen. Wird auch Zeit. Ja, wir werden uns bald nach Abpfiff direkt vors Mikrofon klemmen und ein bisschen was zum Spiel zum Besten geben. Hören könnt ihr das Ganze dann am Montag spätestens ab 6 Uhr morgens. In diesem Sinne, wir hören uns. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition.